Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, schönen guten Abend. Ich eröffne hiermit die Sitzung der AG Geldordnung vom 19.03. Als erstes hätten wir die Festlegung des Versammlungsleiters. Ich wurde vorgeschlagen, hat dagegen jemand Einwände? Dann ist das so beschlossen. Die heutige Aufnahme mache ebenfalls ich. Ansonsten Wortmeldungen bitte im Mumble-Chat. Das letzte Protokoll vom 12.03. Ist verlinkt in Zeile 43 und die Aufnahme in Zeile 44. Hat jemand Einwände gegen dieses Protokoll? Das ist nicht der Fall, also verabschieden wir das hiermit. Ansonsten bräuchten wir noch einen Protokollführer. Der Vorschlag ist, dass sich alle daran beteiligen. Und Thomas hat sich schon eingetragen, dass er das ins Wiki packt. Thomas Weiß, ist er da? Dann ist das wahrscheinlich irrtümlich eingetragen. Will das jemand übernehmen? Ja, wer kann denn das? Das sollte man jedem zeigen. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur ein Mausklick und Copy-Paste. Also wer immer sich dazu bereit erklärt, dem erkläre ich das auch gerne. Oh, jetzt ist mein Finger auf die Alt-Taste gerutscht. Ich glaube, damit bin ich jetzt dabei, oder? Jetzt hören wir dich. Nee, das war jetzt. Nee, ich erkläre mich dazu bereit. Also, ja, ja. Ja, wunderbar. Thomas packt es dann ins Wiki, das Protokoll. Jetzt haben wir diverse Tagesordnungspunkte. Es sind so viele, dass ich denke, wir sollten vielleicht Prioritäten für die Reihenfolge vergeben. Jeder hat 3 Punkte bei der Priorisierung zu vergeben. Tragt die bitte ein. Eine Frage, hat jemand Ahnung, der PR02, der interessiert sich vielleicht für diese TTIP-Geschichte. Will der noch vorbeikommen? Ich springe mal kurz hoch in die Mumble-Versammlung und frage ihn. Oh, danke, das wäre nett. Wunderbar, ist hier. Ja, dann sollten wir den TTIP-Artikel jetzt dann auch vorziehen. Würde ich vorschlagen. Okay. Keine Gegenrede. Ja, dann machen wir das so. Also Tagesordnungspunkt 1 wäre TTIP und der Rest dann nach Punktvergabe. Braucht noch jemand Zeit? Sonst zählen wir die jetzt mal zusammen. Kann jemand mir bitte die Tagesordnungspunkte vorlesen? Laut, weil ich bin im Auto und ich kann nicht in den Chat natürlich reingucken. Wenn du dich auf stumm stellst. Also wir fangen jetzt mit Battlecard zu TTIP an. Ja, das habe ich reingeschrieben. Also es gibt von der, ich glaube, Richtung SG Gestaltung kommt das. Die nennen das Battlecard, also ein Tool, ein Werkzeug für den Wahlkampf, wo die Themen sozusagen konzentriert, Themen der Piraten konzentriert aufgeführt sind, und die kann man sich dann auch so falten und kleben und verteilen oder als Merkzettel. Also so von der Konzeption ganz gute Idee. Das sind verschiedene Themen angesprochen, unter anderem Datenschutz und Demokratie und Transparenz und so weiter. Und eben auch das Thema TTIP. Ich denke, das ist das für uns Relevante. Und da gibt es, da steht, ist die Frage, was denken die Piraten zu TTIP? Wir sind die Fundamentalopposition gegen TTIP. Wir werden TTIP im Europaparlament ablehnen, garantiert. Warum? Okay, der Grund, dass intransparent verhandelt, hebelt Demokratie auf, gefährdet Grundrechte. Das ist natürlich, jetzt ist die Frage, in welchem sozusagen, das ist Konsens von wem, also wer hat das sozusagen aufgeschrieben, und die Frage, wie positionieren wir uns als AG dazu? Wollen wir uns überhaupt dazu positionieren? Wie seht ihr das? Sind wir Fundamentalopposition gegen TTIP? Also ich ja. Ich würde das an ganz konkreten Punkten unbedingt festmachen, damit klar wird, dass wir nicht einfach nur aus Gott, die sind dafür, wir sind dagegen sind, sondern dass an ein paar Kernpunkten einfach klar wird, was unsere Kritik ist. Aber ja. Ja, und ich glaube, man sollte grundsätzlich nicht Fundamentalkritiker sein, einfach etwas ablehnen wird, sondern es sollten die guten Argumente sein, mit denen was abgelehnt wird. Und da, glaube ich, gibt es da schon einige. Welche von den 257 guten Argumenten wollen wir hier aufführen? Ich glaube, hat eine Wortmeldung. Ja, weil das gerade so ein bisschen so klang, als wenn ich das irgendwann ausgedacht hätte, was da steht. Also dafür hat man auch ein Wahlprogramm und da steht zu TTIP eine ganze Menge drin. Daher wird das auch kommen. Wenn es jetzt genaue Formulierung habe ich jetzt nicht abgeglichen, aber in die Richtung steht es auf jeden Fall auch so drin. Das Einzige, was ich halt mich frage, ist dieser, unter anderem dieser Part mit den Finanzmärkten. Wir haben ja in der letzten Zeit uns damit beschäftigt und einen Artikel versucht zu schreiben, und da ist die Frage, wo soll das mit den Finanzmärkten stehen, weil so richtig gesehen und gefunden, was ganz kritisch ist, haben wir jetzt, würde ich sagen, erstmal nicht. Wo meinst du das, was Kritisches gefunden haben wir nicht? Na, wir haben noch versucht, den Text, den wir da hatten, in dem Leak halt zu analysieren, wir haben ihn übersetzt und wir haben ja versucht zu verstehen und haben festgestellt, dass das, was da drin steht, zu Finanzmärkten oder Finanzdienstleistungen, Finanzservice-Dingen, man da sicherlich eine ganze Menge reininterpretieren kann, aber man es auch komplett so verstehen kann, sehr positiv verstehen kann, überhaupt nicht negativ. Und ja, selbst zu sagen, dass, wie es in dem Artikel, also diesem Battlecard drin steht, was war die Formulierung? Muss ich nachgucken. Zudem ist eine Rücknahme der Regulierung von Finanzmärkten vorgesehen, wodurch sich die Finanzmärkte erneut einer Kontrolle entziehen. Habe ich bis jetzt in der Form so noch nicht gefunden. Weiß ich nicht, woher das wohl steht. Die positiven Aspekte, die würde ich auf jeden Fall auch nicht kleinreden, sondern die würde ich tatsächlich auch offen unterstützen. Insbesondere ist es ja so, diese positiven Aspekte könntest du ja auch so umsetzen. Man könnte ISO-Normen schreiben, wie zum Beispiel ein Test für, es werden ja da Autotests angeführt oder die vereinfacht etc. werden. Der Autoindustrie wäre es völlig frei geblieben, für Autosicherheitstests als ISO-Norm zu etablieren, und dann würden einfach die Staaten dann diese Normen anerkennen. Und dann hättest du diese Vereinheitlichungen. Und was mein Eindruck war, als ich die Sachen so durchgelesen habe, war eigentlich, dass das trojanische Pferd über die Sicherheiten der Investitionen kommt. Und dass praktisch darüber im Grunde genommen dann die nationalen Volkswirtschaften so Stück für Stück in den Griff bekommen möchte. Aber wir könnten uns vielleicht mal konzentrieren heute Abend auf den Bereich, der uns betrifft, oder? Diese Finanzmärkte, die Geldmärkte, die Währungsmärkte, und jetzt nicht über Auto-ISO-Normen sprechen, Arne. Also was Normierung angeht, weiß ich nicht, was das in einem bilateralen Abkommen zu suchen hat. Also das sollte doch auf multinationaler Ebene geregelt werden. Und ansonsten schließe ich mich Matthias an, wenn wir da was zu sagen, dann vornehmlich zum Thema Finanzmarkt. Ich will mal zwei Anmerkungen machen. Es gab am Anfang die Gerüchte, dass bei den Regulierung der Finanzmärkte es so wäre, dass hier ein umgekehrter Fluss des Schlechten nicht diesmal von Amerika nach Europa, sondern Europa nach USA ginge. Das heißt, dass die Europäer hier weniger hart regulieren wollten als die Amerikaner. Das war am Anfang ja immer eine Aussage, die im Raum stand. Haben wir die gefunden? Meine erste Frage. Und zweitens, in einem Interview von Volker Hellmeier über TTIP in NDV, den Cosmic, zur Verfügung gestellt hat, hat der gesagt, er unterstützt eigentlich in großen Teilen das Freihandelsabkommen, aber er will keine Unterwerfung Europas einfach durchgängig unter amerikanisches Recht. Also das steht jetzt der zweite Punkt natürlich im Widerspruch zu dieser ersten Ansage. Und da könnte man vielleicht mal nachfragen, wie er denn da dazu kommt, zu dieser Aussage. Michael? Ja, also was ich im Prinzip sehe, ist, dass es ambivalent von der Formulierung ist, und ich glaube, das ist ja auch die Absicht der Verträge, dass da entsprechender Interpretationsspielraum da ist, der auch immer wieder betont wird an allen Stellen. Ich kann nicht konkret rauslesen, ob die Formulierung, die am Ende steht, tatsächlich dazu führt, dass auf den Finanzmärkten tendenziell eher ein Erlaubnisprinzip eingeführt wird, ob tendenziell eher das Gegenteil, also was jetzt momentan Standard ist, bleibt, oder ob das, was momentan Standard ist, weiter zementiert wird. Das kann ich daraus nicht unbedingt rauslesen, und das hängt sehr stark von der nationalen Ausgestaltung ab. Und da ist meine Frage, welches Gremium soll denn dafür zuständig sein, da wir in Europa in einer föderalen Struktur drin sind. Ist es so, dass das in die Hoheitsaufgaben der einzelnen Länder fällt, und dann wiederum hätte ich damit kein Problem. Also das, ich sehe ein Fragezeichen bei dem, was es tatsächlich bedeutet. Ein Grund, die ganze Sache abzulehnen, ist meines Erachtens auch das, dass Verhandlungen geheim stattfinden und diese Protokolle nicht öffentlich gemacht werden. Das ist für mich praktisch so ein Grund-No-Go. Ich denke, wer solche Sachen geheim verhandelt, der katapultiert sie aus, egal was er diskutiert. Das sind so wichtige Dinge, die alle angehen und die in aller Öffentlichkeit diskutiert werden sollten. Das ist, finde ich, einer der ganz wichtigen Punkte. Weil sonst am Ende steht im Kleingedruckten, werden dann im Grunde genommen ganze Bevölkerungen, ganze Wirtschaftszweige über den Tisch gezogen. Uli. Ja, das, was Matthias gerade geschrieben hat, das steht nämlich drin im Battlecard, was Arne gerade sagte. Aber was eben auch drin steht, ist dieser Satz: Zudem ist eine Rücknahme der Regulierung von Finanzmärkten vorgesehen. Von welchen Regulierungen von Finanzmärkten wird denn da gesprochen? Ich kenne keine. Wo ist der Link? Der Battle Card, der steht auch da oben, der Link. Ich habe auch meine Zeile 60. Zeile 60, und der Text steht: Was bedeutet TTIP? Und dort steht im zweiten Satz: Zudem ist eine Rücknahme der Regulierung von Finanzmärkten vorgesehen. So, und welche Regulierung von welchen Finanzmärkten? Wo ist hier irgendwas reguliert worden? Also, ich habe ja den Vertragstext übersetzt und da steht drin, Nein. Haben wir Regulierungen von Finanzmärkten im Moment auf der Welt? Gibt es die dann zurückgenommen werden soll? Also soll hier irgendwas zurückgenommen werden, was es gar nicht gibt? Matthias. Also die bezeichnen natürlich das, was sie seit 2008 unternommen haben, Rudi, bezeichnen sie als das, dass sie reguliert haben. Wir wissen, dass das in unserem außerordentlich bescheidenen Umfang gemacht worden ist, aber wie gesagt, nach außen ist die Redewendung, dass sie reguliert haben. Aber ich stelle mich nochmal die Frage an AMT und an Wischer, die das Papier ja wahrscheinlich am ehesten hier durchgearbeitet haben. Was ist denn euch dort aufgefallen über die Sichtweise der Amerikaner und die Sichtweise der Europäer? Ob da ein Gefälle ist und wie das aussieht. Könnt ihr darüber irgendwas berichten? Also ich persönlich nicht. Ich sehe da kann da keine Handschrift rauslesen aus dem Papier. Ich kann da, wie gesagt, nur irgendein Zeug reininterpretieren, was ich mir aus den Fingern sauge, aber nichts, was ich schwarz auf weiß in irgendeiner Form dort bestätigt sehe. Also weder Deregulierung noch mehr Regulierung. Die Texte sind sehr allgemein, wenn überhaupt, sehr kurz. Ja. Aber die europäischen Banken haben sich doch beschwert bei den Amerikanern, als die Amerikaner jetzt verschärfte Regulierungen für Auslandsbanken eingeführt haben. Die wurden dann nochmal etwas abgeschwächt. Das ging doch ganz offen durch die breiten Medien. Das war in diesem Papier überhaupt nicht enthalten? Nö. Kann ich auch so unterschreiben. Da steht interpretationsfähiges Zeug drin, das in einem Diplomaten-Wischiwaschi so formuliert ist, dass es nach wie vor letztendlich den Kontrollbehörden der einzelnen Nationen unterliegt, was sie an Regularien vorschreiben. Thomas? Ja, also wir sollten auch beachten, dass hier um einen Leak geht, der inzwischen ein Jahr alt ist. Also irgendeine Verhandlungsbasis, da waren ja auch noch verschiedene Punkte völlig leer, überhaupt nicht ausgefüllt. Überschriften wie zum Beispiel eben Kohärenz von Regulierung und so weiter. Ganz zum Schluss Artikel 64 sind so allgemeine Ausnahmen. Ich kann ja den Satz mal reinposten. Ich habe da versucht, was rauszuinterpretieren. Das ist sozusagen eine dreifache Verneinung. Ja, warte, ich poste mal rein. Und also irgendwie wird auch alles offen gelassen, aber wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, dass ja in der Zwischenzeit dieser Vertragstext irgendwie auch ganz anders sein kann. Und da kann man sich vielleicht doch also am besten doch auf die Intransparenz wieder berufen. Die halte ich ehrlich gesagt auch für den größten Angriffspunkt an dem Ganzen. Also Leute, ich weiß, ist jemand vor mir dran? Wenn das über ein Jahr alt ist, dann ist der Überholungseffekt, den jetzt, glaube ich, Thomas Bunke gesagt hat, absolut zutreffend. Wir haben, wie gesagt, neben der vorhin von mir erwähnten Entwicklung über diese doch deutliche Verschärfung von Vorschriften in Amerika für Auslandsbanken noch einen zweiten Punkt, nämlich, dass sich die privaten Banken bei und auch die Amerikaner eigentlich durchgesetzt haben bei den internationalen Richtlinien für, also wo Fair Value, wo die ganzen Bewertungsvorschriften und so weiter festgelegt werden weltweit. Das war die zweite wichtige Ebene, wo Verhandlungen stattgefunden haben, wo sich weiterhin eigentlich das angelsächsische Recht mehr durchgesetzt hat als das kontinentaleuropäische, also Fair Value und andere Sachen sollen hier als Stichwort genügen. Auch das scheint mir ein zentraler Punkt zu sein, einfach. Wer übernimmt hier welches Recht? Sind die Europäer wieder mal gezwungen, wie gesagt, hier die amerikanischen Vorschriften weitestgehend zu übernehmen? Und ist das positiv oder ist das negativ zu werden? Negativ. Na, hat jemand die Anhörung im Wirtschaftsausschuss im Europaparlament vorgestern verfolgt? Nein. Da ging es ja wohl drum, ja, okay. Um was? Ich auch nicht. Um was ging es darum? Um TTIP, ja. Möchtest du das kurz vortragen, was du daraus gezogen hast? Nee, ich habe es leider auch verpasst. Du stehst als Aufzeichnung, aber wahrscheinlich zur Verfügung wie alle Ausschusssitzungen, oder? Also inwieweit wollen wir denn hier jetzt, was die Battlecard, ich habe ja heute alle 10 mir auch mal angeguckt, Moritz Richter hatte da eine kritische Anmerkung in einem anderen Bereich, das lassen wir jetzt mal hier weg, weil das Off-Topic für hier ist. Wenn sich unsere ganze Diskussion jetzt nur um diesen 4 Sätze hier zwischen 78 und 81 in unserem Pad handelt und wir jetzt eigentlich nicht in der Lage sind, die aktuellen Entwicklungen hier wirklich zu reflektieren, dann halte ich das für wenig sinnvoll, dass wir jetzt hier allgemein über TTIP uns weiter unterhalten, sondern erst einmal uns über einen Überblick verschaffen, was jetzt diese ganzen Regelungen, die in den letzten Monaten getroffen worden sind, das sind dann nach meiner Meinung auf jeden Fall wichtigeren, als was irgendwie in einem TTIP-Entwurf bisher steht. Na, darf ich? Also, ich würde trotzdem gerne, also es wäre schön, wenn wir da eine Positionierung als AG machen könnten, einfach wenn die, weil das, denke ich, der Partei auch hilft, wenn man sagt, okay, die AG Geldordnung Finanzpolitik, die steht dahinter, zum Beispiel, also wie jetzt wie der Tenor ist, und ja, wird gerne ein Meinungsbild einholen. Meinungsbild über die Absätze 60 bis 70, aber ohne 78. Nee, über die gesamte Battlecard. Kann die dann nochmal reingepostet werden? 60. Zeile 60 ist der Link. Oh, sorry. Kannst du das Meinungsbild vielleicht mal formulieren? Weil das ist ein bisschen komisch. Sonst würde ich noch darunter schreiben, Ablehnung, weil sachlich falsch. Also, wenn ich den Punkt 3 oben lese, bei kurz und knackig, was wollen Piraten stattdessen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich hier eine inhaltliche Diskussion über die gesamte Battlecard führen wollen. Wir wollen eine Handelspolitik gemeinsam mit Entwicklungsländern. Da müsste anstelle eigentlich, dass wir an multinationalen, weltweiten Verhandlungen, wo alle beteiligt sind, stehen. Und dann geht's weiter, die wirtschaftliche Not der merklichen Sparpolitik in der EU beenden und durch bedingungsloses Grundeinkommen begegnen. Das hat ja wohl nicht unmittelbar was mit TTIP zu tun, oder? Sehe ich auch so. Sehe ich ganz genauso. Also ich finde es ein Problem, dass die hier die Ebenen komplett vermischen. Ich halte es für sehr destruktiv, wenn man im Grunde genommen sagt, man will jetzt über dieses TDIP diskutieren und das bewerten und dann eine ganz andere Baustelle aufmacht, nämlich das, was hier mit aufgeführt wird. Ich finde, das kommt irgendwie komisch an. Vielleicht kann der PR02 ja gleich was dazu sagen, nachdem ich gesprochen habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das daran, weil die Spitzenkandidaten halt mitentscheiden können, was da drin steht. Also es gibt ja einmal das Wahlprogramm, Grundsatzprogramm und dann gibt es die Themen und da gibt es noch die Spitzenkandidaten, die dürfen sich dann auch noch dazu äußern. Und so kommt das dann zustande. Bevor PR02 antwortet, das ist ja auch die Kritik, die ich vorhin schon von Moritz Richter aus der AG Steuerpolitik gesagt habe. Für was haben wir denn eigentlich ein Wahlprogramm gemacht? Also Dani? Oh, sorry, Joachim? Die Battlecards scheinen sich am Sonntag nochmal verändert zu haben. Was ich heute kurz gelesen hatte, da war dann das BGE europaweit draußen. Ich hatte das den Samstagabend, als Julia das gemailt hatte, entsprechend kritisiert auch und auch einige Schlagworte kritisiert. Wenn das nämlich an Infotische gehen soll und dann sind einige Sachen drin, damit muss man wirklich umgehen können. Weil ich versuche gerade nochmal das Aktuelle jetzt zu finden bei mir, dass ich den aktuellen Text nochmal habe, was da auf den Battlecards draufsteht. Ja, das wäre natürlich super, Joachim. Da bist du ja mehr im Geschehen drin als der Dani. Oder Dani, kannst du noch zusätzlich was berichten? Was willst du denn wissen? Naja, ob die Handschrift der Europaabgeordneten hier weitgehend das dominiert haben im Verhältnis zum Wahlprogramm. Der Kandidaten. Entschuldigung, ja. Ja, es wurde nach Kandidaten aufgeteilt und dann haben jeweils die Kandidaten mit lustigen ÖA-Leuten diese Battlecards angefertigt für die unterschiedlichen Bereiche. So wie es halt immer läuft bei den Piraten. Ja, du hättest ja auch dahin kommen können. Und wenn ich das richtig verstehe, diskutieren wir jetzt über etwas, was vielleicht gar nicht mehr aktuell ist? Ja, wir warten jetzt, ob Joachim die aktuellere Version findet. Ich habe gegen die Version, die momentan aktuell ist, bereits Widerspruch eingelegt. Beim Bundesvorstand und bei den ÖA-Beauftragten. Stimmt, den Tweet habe ich gesehen. Dann stelle ich doch mal hier den Antrag, den Tagesordnungspunkt sofort zu beenden und weiterzumachen. Dem würde ich mich anschließen. Ja, wenn es dagegen keinen Widerspruch gibt, fahren wir fort mit Tagesordnungspunkt 2. Moment. Wir tun jetzt aufgrund der Tatsache, dass PR02 einen Protest gegen diese Battlecards gemacht hat, den Tagesordnungspunkt einstellen und verlassen Nein. uns darauf? Nein, der Antrag war von mir gestellt, weil wir etwas diskutieren, was nicht mehr aktuell ist. Es wurde ja gerade gesagt, dass das alt ist, was wir hier sehen. Warte mal, Joachim. Ja, ich bin dabei. Das hat sich ein bisschen geändert. Das PDF muss jetzt erst laden, dann kann ich gucken. Also wir sollten nicht vorstellen gehen, wenn Joachim jetzt wirklich eine neuere Version haben sollte, wenigstens da nochmal drauf zu gucken. Ja, aber während der das raussucht, könnten wir jetzt kurz den Top 2 machen. Der dauert doch nicht lang. Ja, würde ich auch sagen. Das scheint hier nämlich doch wieder was anderes zu sein. Wenn du es findest, sag einfach Bescheid und dann können ja, wir nochmal zurück. Ja, dann poste ich es rein. Okay, dann schließe ich mich an. Ja, Top 2 ist die Wiki-Ausarbeitung Lebensweg der Staatsanleihen und die Abstimmung. Und ja, wer hat den Punkt eingestellt? Der soll bitte mal was dazu sagen. Ja, das war ich. Ja, wir haben ja am 5.3. Laut Protokoll geschrieben, oder im Protokoll stand drin, dass das nochmal über die Medienmesse diskutiert werden soll und dann abgestimmt werden soll. Das ist am 12.3. nicht abgestimmt worden, da wurde nochmal diskutiert und ich denke mal, jetzt 2 Wochen später könnte man ja mal abstimmen. Wir haben im Moment 3-mal ein Fazit drin. Alle 3 Fazits sagen mehr oder weniger, ja oder eher mehr, dasselbe aus. Wollen wir alle 3 einfach so stehen lassen und statt der Wischer und Thomas ersetzen durch alternative Formulierung und oder die 3 zusammenfassen mit allen 3 Sätzen? Oder soll am Ende wirklich nur ein einziges Fazit darunter? Oder so lassen, wie es ist. Das geht natürlich auch. Rudi. Ja, das wurde ja schon abgestimmt, dass Wischers Fazit genommen werden soll. Die anderen, warum die da noch drinstehen, weiß ich nicht. Hätte man schon längst rauslöschen können. Okay, habe ich irgendwo nicht mitbekommen, aber dann hat sie es erledigt. Fischer, bitte. Die Version, die jetzt da, was jetzt hier gesagt wurde, mein Fazit wäre, würde ich so heute nicht mehr schreiben, sondern an ein paar Punkten ändern. Habe ich aber leider noch nicht gemacht. Gut, das wollte ich nämlich gerade fragen, dass die Diskussion, die danach noch stattgefunden haben zwischen Wischer und einigen anderen Personen, ob die eingeflossen wären, das ist nicht der Fall. Dann müssen wir, so leid es ist, Rudi, wahrscheinlich nochmal verschieben. Thomas? Ja, also ich würde vorschlagen, weil dieser Artikel, also die Hauptinformation ist ja im Artikel drinne, und diesen Artikel abzustimmen ohne das Fazit und das Fazit dann eben zu verschieben, weil es bringt ja nichts, wenn man sozusagen auf das Auto verzichtet, nur weil irgendwie, ja, keine Ahnung, okay, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber auf jeden Fall würde ich sagen, den Artikel abstimmen ohne Fazit. Ja, da würde ich dagegen sprechen. Meines Erachtens, wenn du auf die offizielle Seite der, wie heißt denn die Stelle, die Staatsanleihen ausgibt, da wird es meines Erachtens wunderbar in Informationen beschrieben. Der Artikel befasst sich mehr nicht mit Staatsanleihen, das ist nämlich die Forderungsseite, sondern mehr mit der Geldschöpfung, die gegebenenfalls stattfindet, aber die in Wirklichkeit nur relativ gering oder sagen wir mal, deutlich unter einem Drittel liegt. Fischer? Ja, ich hatte mit Anne darauf länger darüber gesprochen, und mir ging es beim ersten Lesen auch so, dass ich das Gefühl hatte, da wird viel erzählt, also irgendwie viel dargestellt, aber so richtig auch viel Nebensächliches vielleicht, und die eigentlichen Kernaussagen gehen vielleicht sogar ein bisschen mehr unter, und deswegen kommt es zu Missverständnissen, was da überhaupt ausgesagt werden soll. Und gerade, also Anne hat da auch einiges ziemlich missverstanden, zum Beispiel, und deswegen war die Überlegung auch meinerseits, ob man den Artikel nicht in größerem Ausmaß nochmal kürzen sollte und die ganzen Betrachtungen, die da geldtechnisch sind, nicht einfach rausschmeißen könnte. Um den Artikel quasi eine klare Aussage bezüglich der Staatsanleihen zu geben. Ich möchte auch noch sagen, dass diese Staatsanleihen, dieser Begriff auch von der Finanzagentur so nicht verwendet wird. Es wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man den Begriff überhaupt mal definiert. Auch für den Artikel. Axel? Also das Kürzen, da habe ich jetzt überhaupt nichts dagegen. Dann verweisen wir hier auf vorausgesetztes Information und Wissen über die Geldschöpfung und Geldschöpfung 2. Das kann man machen, ich wäre überhaupt nicht unglücklich, wenn wir das noch etwas kürzen. Grundsätzlich ist die Intention des Artikels ja nachher, was im Fazit steht. Ne? Und immer, wenn Staatsanleihen geboren werden, entsteht zunächst Geld. Was danach mit dem Geld geschieht, dass es zum Beispiel direkt durch Kauf von Staatsanleihen sofort wieder verschwindet, das ist ja durchaus möglich. Ne? Aber hier erstmal, was passiert überhaupt? Jegliche Art Interpretation und auch weitere Detailausführungen, ob das jetzt die Bibi Blocksberg GmbH macht oder eine Finanzagentur, halte ich an dieser Stelle für völlig überflüssig. Also kürzen, wenn wir es können, gerne. Fischer? Also genau an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, scheinen sich nämlich auch schon die Geister. Denn du hast eben gemeint, es wäre immer so, dass neues Geld entsteht, und das ist zum einen nicht der Fall, und zum anderen ist es dann halt schon wichtig, ob die Finanzagentur oder wie das gemacht wird. Denn eine inhaltliche Nachfrage, wann entsteht denn kein neues Geld? Ja, ganz einfach. Du kannst ja mal die Auktion angucken. Wir haben das nämlich auch, der Bunki hatte nämlich irgendwann mal, als er vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben hat, so eine Aktion von so einer 30-jährigen Anleihe da gezeigt, und da stand dann drin, dass von diesen 3 Milliarden waren das, zum Beispiel 500 Millionen nicht vergeben wurden, und stattdessen werden diese 500 Millionen am Sekundärmarkt direkt verkauft, zum Beispiel auch an Nichtbanken. Von dabei wem? Ist es ja von der Finanzagentur. Wer nimmt die im Output? Das habe ich nämlich bis heute nicht herausgefunden. Ob die Dinger jetzt erst bei jemand anders, in diesem Fall sogar bei der Zentralbank, kurzfristig geparkt werden, um dann am Sekundärmarkt verscherbelt zu werden, oder direkt durch die Finanz, Agentur am sekundären Markt. Das habe ich bis heute nicht herausgefunden. Weil alle Informationen, die bei Anrufen oder Nachfragen bei der Finanzagentur haben bisher ergeben, die Finanzagentur, da kann man auch Staatsanleihen kaufen als Bürger, muss diese Staatsanleihe zunächst am Sekundärmarkt erwerben. Das hat ja aber nur, ich sag's mal, praktische Gründe, arbeitsablauftechnische Gründe, dass sie im Grunde genommen die Banken einbinden, ob gewollt oder nicht, das ist einmal dahingestellt, wie diese Staatsanleihen dann vermarktet werden. Aber der Sinn und Zweck einer Verbriefung ist ja gerade, dass die Dinger dann nicht bei der geldschöpfenden Bank bleibt, sondern dass das verkauft wird. Und deshalb praktisch kann man sagen, letztendlich ist entscheidend, wer hält diese Dinge. Und wenn das die Nichtbanken halten, findet keine Geldschöpfung statt, sondern nur, wenn Banken praktisch, wenn es zu einer vertikalen Geldschöpfung kommt, nur dann findet Geldschöpfung statt. Und ich glaube, das kommt gar nicht heraus. Es kommt gar nicht heraus, dass praktisch die Banken dort als Dienstleister auftreten, im Grunde genommen, um die Staatsanleihen dann zu vermarkten und zu verkaufen. Beim Verkauf von Staatsanleihen verschwindet das Geld wieder. Das ist eindeutig. Das andere, ob da bei einer Herausgabe über 6 Milliarden nur zum Beispiel 5,2 Milliarden abgenommen werden, ist völlig egal. Dann sind es halt nur 5,2 Milliarden, die durchlaufen aber zunächst exakt diesen Weg. Und dieser ist da beschrieben. Also das ist völlig egal, ich muss auf die Aktion gar nicht eingehen. Ich sage, das ist der Weg, der abläuft. Ob die jetzt den vollen Betrag abnehmen oder versucht haben, 120% abzunehmen oder demnächst ihre Staatsbank, speziell den Sparkassenverband dazu bewegen. Ja, wenn die anderen nicht wollen, dann nehmt ihr halt immer den übergebliebenen Rest. Das ist völlig egal für den Vorgang als solchen. Und es ist immer so, Banken sind hier keine Vermittler, aber null und nichtig. Doch. Entschuldigung, es sind keine Unternehmensanleihen. Bei Unternehmensanleihen, wo die Bank ein Vermittler ist, bekommt das Unternehmen Geld. Wenn Staatsanleihen verkauft werden, da wird nämlich direkt vom Unternehmen über dem Makler Bank verkauft. Bei Staatsanleihen ist dieser Weg verboten, und zwar seit 20 Jahren. Und wenn das unsere heutigen Ökonomen und Banker und Wirtschaftswissenschaftler und du nicht wahrhaben wollen, dass es seit 20 Jahren ein Gesetz gibt, was dieses verbietet, dann warte noch 10 Jahre, dann wird der erste von deinen Experten das auch mal sagen. Thomas, ich glaube, lass uns das nur mal kurz klären. Axel, ich glaube, wir reden im Moment aneinander vorbei. Es geht nicht darum, dass im Grunde genommen die Bundesbank den Staat finanziert. Das ist verboten, das ist klar, auch wenn es de facto gemacht wird, aber mit einer anderen Begründung. Hast du verstanden, Arne? Es ist verboten, dass ein Bürger direkt beim Staat eine Staatsanleihe kaufen darf. Das ist verboten. Nein, das ist gar nicht verboten. Das war lange Zeit Praxis. Informier dich jetzt mal über die Gesetzeslage. Du bist sowieso ein Rechtsfuzzi. Tu das doch einfach mal. Lies doch einfach mal den Paragraph 123 der EU. Den ersten Absatz. Da steht das wortwörtlich drin, dass ausschließlich Banken beim Staat kaufen dürfen. Und es ist damit ausgeschlossen und verboten, dass du direkt beim Staat kaufen darfst. Und ob du das willst oder nicht, dieses Gesetz ist in Kraft getreten am 1. Januar 1994. Und das ist 20 Jahre her. Okay, wir haben jetzt dreimal einen Austausch gehabt. Wischer, willst du irgendwas Erhellendes dazu sagen? Der Thomas hatte eine Wortmeldung. Wischer steht dann nach Axel und nicht Thomas. Lass Thomas. Anne, du hast gesagt, irgendwas mit einem Drittel. Also ich meine, man kann natürlich den Artikel ergänzen um die Frage, wie viel der Staatsanleihen bei Banken bleiben und wie viel an Nichtbanken verkauft werden. Aber der Artikel erklärt ja nur qualitativ, was passieren kann. Insofern sehe ich da kein Manko. Und dann noch eine Frage an dich, Arne. Ist die Schweizerische Notenbank, von der wir wissen, dass sie auch tatsächlich viele deutsche Staatsanleihen hält, ist die eine Bank oder eine Nichtbank? Das ist, das hängt jetzt davon ab. Sie ist in Bezug, sie ist eine Bank. Aus Sicht des Inlands. Deutschland ist das gesamte Ausland, inklusive Schweizer Notenbank, eine Nichtbank. Denn auch die Schweizer Notenbank kann diese Staatsanleihen nicht vom deutschen Staat kaufen, sondern nur von Banken. Vorgang für Europa ist genau ist identisch. Der Vorgang in Euros ist nachher identisch. Im Nichtbankenbereich fehlen die Euros, die sind weg. Das kann man bilanztechnisch oder neuerdings modern Balance Sheets wunderbar darstellen. Das kann man sehen. Man muss nur das Ausland einmal dazu nehmen. Und dann sieht man, ups, das Ergebnis ist das gleiche. Das habe ich ja schon gemacht. Fischer, bitte. Also haben wir gerade darüber gesprochen, wenn die Schweizerische Zentralbank Anleihen kauft, dass dann kein Geld entsteht, oder was? Hast du das gerade gesagt, Axel? Axel? Hallo? Ja, man hört dich. 61% der Staatsanleihen sind im Besitz von Ausländern. Und praktisch diese 61% allein, die sind nicht geldschöpfungswirksam. Hast du da einen Link dazu? Die sind genauso geldschöpfungswirksam. Exakt das Gleiche. Zunächst werden die in Euros ausgezahlt. Euro-Anleihen werden nicht in Yen, nicht in Renminbi, nicht in Dollar, sondern in Euros ausgezahlt. Also hat hier jemand ein Euro-Konto. Meist ein Zwischenhändler, ein Strohmann von mir aus. So, und dann geht's weiter. Und es ist völlig egal, ob die vom Ausland oder wie auch immer sind. Zunächst läuft das Geschäft in Euros ab. Weil US-Anleihen werden auch in Dollars gekauft, weil da Dollar draufsteht. Der Vorgang ist derselbe. Und es ist völlig egal, wer die danach hält. Nein, das ist nicht ganz egal. Der Punkt ist doch der. Man muss den technischen Aspekt, sprich wie etwas abgewickelt wird, unterscheiden von dem letztendlichen Empfänger. Und du kannst im Grunde genommen dann die technische Abkürzung oder den technischen Umweg über die Geschäftsbanken, den kannst du rausstreichen in Gedanken und dann dir die Bilanz angucken, was passiert, wenn die Sachen direkt an die Nichtbank verkauft werden würde. Und da stellt sich dann fest, aha, das ist dann gesehen ein Passivtausch auf den Bankkonten. Nämlich, der Staat kriegt gewissermaßen Geld, Chiralgeld, und dieses Chiralgeld kommt jetzt für praktisch zwei Quellen, entweder von inländischen Nichtbanken oder ausländischen Nichtbanken. Aber da findet in dem Zuge keine Kreditschöpfung statt. Moment, Arne, du hast es nicht begriffen. Der Verkauf direkt an Nichtbanken ist verboten. Das scheint nicht so. Und Arne hat angefangen, wenn das direkt verkauft würde, also definieren wir die Banken als erstes weg. Genau das ist verboten. Ich kann doch nichts dafür, dass Arne nur Experten glaubt und nicht die Gesetzeslage, die er selber lesen könnte. Ich habe jetzt 10 Minuten vom Rolf Müller die Versammlungsleitung übernehmen müssen, weil er kurz weg ist, und AMT hat auch schon einen Antrag im Chat geschrieben, dass wir das vertagen müssen. Wir müssen dieses inhaltliche Gespräch, gerade weil es jetzt auch eine Zuspitzung erfährt hier, können wir wahrscheinlich nicht jetzt hier lange fortsetzen. Ich möchte kurz ein Meinungsbild, wer dieses Zwiegespräch oder auch unter Beteiligung von Wischer und Bunky fortsetzen möchte oder wer eher für eine Vertagung des Themas ist. Vielleicht eine kurze Position von jedem hier mal kurz abfragen. Vertagen. Ne, ich finde, vertagen bringt nichts. Also ich meine, dann wird der Artikel, der ist jetzt schon, wann hat den Dings Piratus geschrieben? In 1,5 Jahre oder sowas? Also dann ist der auch in 3 Jahren nicht veröffentlicht. Also ich denke, wir sollten mal durch das Feuer gehen und das Ding einfach mal auf den Punkt bringen. Michel? Ja, ich würde es auch gerne besprechen. Ob wir das jetzt in der Sitzung hier direkt so offiziell machen müssen, weiß ich nicht. Oder ob wir das vielleicht in extra einen separaten Termin lieber machen. Oder nachher in Sonstiges. Oder so, ja. Also wir haben letzte Woche ein Kaminzimmergespräch an anderer Stelle gehabt mit 6 Personen, wo es auch um dieses Thema ging. Und wir haben auch da stundenlang darüber geredet. Und da war der Axel noch nicht einmal dabei bei der Runde. Also ich sehe das nicht möglich, jetzt innerhalb der Sitzung es weiterzumachen, aber das Bild war jetzt uneinheitlich. Darf ich auch mal? Ja. Also ich würde es auch vertagen, ich würde das erst nochmal im extra Mumble vorbereiten und weil das geht sonst zu hoch her hier. Es zeigt sich einfach seit 2 Wochen, seit zum ersten Mal wirklich intensiv von den unterschiedlichen Parteien darüber diskutiert worden ist und auch Wicher eine teilweise Änderung von Positionen vorgenommen hat, aber noch nicht, wie gesagt, ausgeführt hat, wie am Anfang beschrieben, dass wir einfach noch nicht in der Lage sind, das jetzt irgendwie abzustimmen, trotz dass das schon 1,5 Jahre im Wiki steht und Gott, welche Gründe man da anführen kann, Bunky. Also lasst uns das sorgfältig vorbereiten und wirklich in einem engeren Rahmen nur mit dem Thema dann endlich und final klären. Rolf, bist du denn wieder da? Nee, er nimmt noch auf, also scheint dann nicht wieder da zu sein. Nein, ich habe jetzt nur so gefallen. Er nimmt sowieso auf. Also dieser Artikel stellt nur den aktuellen Ist-Zustand, wie er durch die aktuelle Gesetzeslage abgedeckt ist, da. Nicht mehr. Alles, was mit wenn anfängt und wenn und aber und könnte ich mir vorstellen, zählt im Moment nicht. Es stellt nur den Ist-Zustand dar. Nicht mehr, Axel, nicht weniger. Du scheinst nicht zugehört zu haben. Der Ist-Zustand ist, dass es Sekundärmarktauktionen von der Finanzagentur gibt. Und das geht an Nichtbanken. Das kann an Nichtbanken gehen, zum Beispiel Versicherungen. In diesem Fall, Wischer, hat mich die Finanzagentur als auch den Herrn Romeo Klein, als auch den Dritten im Bunde mehrfach angelogen. Denn die haben mir geschrieben und den anderen geschrieben, dass es keinen direkten Verkauf gibt, sondern dass die immer die Dinger erst in dem Moment besorgen müssen, wenn einer ist. Und das erfolgt immer am Sekundärmarkt. Also irgendeiner lügt jetzt. Entweder spinnen wir oder die Finanzagentur. Arne, Axel, hast du das schriftlich, Axel? Du hast ja eben gesagt, er hätte dich irgendwie schriftlich geantwortet. Ich frage Romeo, ob der noch die Mails hat. Weil ich nehme viele Sachen zur Kenntnis und schmeiße sie dann irgendwann weg, weil sie für mich selbstverständlich werden. Also habe ich nicht. Aber dann können wir auch erneut anfragen. Na, die Frage zu formulieren ist nicht weiter spannend, sollten wir durchaus machen. Also ja, das ist immer gut, die Experten heranzuziehen, statt uns jetzt die ganze Zeit jeweils dem anderen vorzuwerfen, dass er im Unrecht ist und man selbst im Recht. Das bringt uns nicht weiter. Richtig, wir hatten ja letztens die Idee, ob man nicht jemanden sogar von der Finanzagentur möglicherweise dafür gewinnen könnte. Thomas hat jetzt eine Wortmeldung. Ja, also ich denke, es kommt ja später dann nochmal der Fragenkatalog für ein Kaminzimmergespräch und ich denke, wir sollten die Fragen jetzt gleich mit sammeln. Also die offenen Fragen vielleicht gleich weiter unten in den Tagesordnungspunkt mit dazu schreiben. Top 6, Zeile 136. Und dann weitermachen. Wollen das die Beteiligten, die diese Fragen stellen können, dort eintragen, bitte? Könnt ihr euer Pad nochmal verlinken? Also in den Chat. Bitte. Arne? Ja, auf der Seite der Finanzagentur kann man die Gründe ganz genau nachlesen. Da steht, das Bundesministerium der Finanzen hat unter dem Gebot einer möglichst kostengünstigen Gestaltung der Kreditaufnahme des Bundes entschieden, das Privatgeschäft mit Bundeswertpapieren unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht weiter fortzusetzen. Der Vertrieb von Privatkundenprodukte wurde daraufhin zum Jahresende 2012 eingestellt. Das ist alles andere. Du kannst noch heute ein Konto bei der Bundesfinanzagentur einlegen, nämlich für alles, was vor 1912 emittiert wurde. Und das hat rein, wenn man will, technische Gründe, warum sie das gemacht haben. Hier sind die Banken Dienstleister geworden. 2012, nicht 1912. Ja, ich meinte 2012. Auf die Gefahren, mich zu wiederholen, können wir zum nächsten Top übergehen. Okay, die Fragen für ein Kaminzimmer bitte unten eintragen, wie es Thomas Bunke eben gesagt hat. Ich warte dann immer noch auf Rolf, bis er zurückgeht und die Versammlungsleitung übernimmt. Dann gehen wir zum nächsten Top. Soll ich jetzt, ich hatte das vorhin schon mal, diese Battlecard-Geschichte, und ich könnte sie jetzt nochmal aktuell reinposten, dass er das hat. Es scheint sich das Alte nicht mehr finden zu lassen. Also das scheint das Neue zu sein. Ja, dann gibt es mal schnell noch da rein. Ist ja gerade jetzt an dem Übergang zum nächsten Top, passt das. Wunderbar. Okay, das ist jetzt in PET-Form statt in dieser PDF-Form. Ja, genau, weil in der PDF-Form, da hatte ich dann Asylpolitik irgendwas nur gefunden und da schien dann wieder nicht das Ganze zu sein. Und deswegen habe ich jetzt die PET-Form da reingehauen. Da kann man auch über den Timeslider letztendlich ja nochmal zurückgehen und kann nochmal gucken, wie sich das entwickelt hat. Wo ist jetzt TTIP und welcher Zeile? TTIP müsste oben sein. Sekunde, muss ich mal gucken, wo ich das jetzt habe hier. 12 folgende, oder? Ja, da... Und weiter unten, 132 geht's ja, weiter. Ja, 12 folgende. Wenn er mal... Kann er sonst mal die Mail, die ich dazu geschrieben hatte, ganz hinten in euer Pad reinposten. Ich hatte mich da auf Geheimdienste und TTIP bezogen. Ich habe jetzt nicht den gesamten englischen Vertragstext gelesen, aber steht da tatsächlich irgendetwas im Bereich zu Mindestlöhnen drin? Das ist gerade das, was ich kritisiert habe, auch vor allen Dingen das Wort Enteignung, weil ich ziehe denen sofort die Hose runter, wenn sie damit anfangen. Sind Vermutungen und es gibt ja dieses Attack-Video, was heute rumgegangen ist. Können wir gerne nutzen als Attack-Video, aber nicht zu für uns zur Argumentation machen, weil das sind Vermutungen, das sind Befürchtungen, die man hat, die aber wahrscheinlich so auch überhaupt nicht im Vertrag stehen. Und deswegen sollte man klugerweise auf solche Dinge verzichten. Also ich hebe eher ab, darauf, dass man sagt, wir verlieren die eigene Entscheidung, also die Souveränität der Staaten. Da kann mir die breite Masse folgen und da kann ich in Erklärungen, weiß ich was, einbringen, stelle aber keine Behauptung auf, dass das in dem Vertragstext stehen würde. Rolf Müller ist wieder zurück und übernimmt wieder die Versammlungsleitung. Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir uns... das nochmal in ein paar Minuten durchlesen. Ich bin selbst wenigstens nicht so schnell. Hat da jemand Einwände? Ich gucke gerade, aber für mich ist es alles das gleiche wie in dem PDF. Also hier steht unter TTIP nichts von wegen Finanzmarktregulierungen werden zurückgefahren, oder? Also in dem PDF jetzt. Das sehe ich auch nicht. Nee, stand vorher auch nicht drin. Ich habe mal ganz unten unter Tagesordnung, ganz am Schluss können Sie den wieder wegschmeißen, das reingeschrieben, was ich zu dem geschrieben hatte, was ich am Samstagabend da gesehen hatte. Ja, wenn ich jetzt 165 lese, wir wollen statt TTIP eine internationale Handelspolitik. Was ich vorhin ja auch gesagt habe, jetzt fehlt Europa, Sparpolitik und Grundeinkommen. Ja, keine Ahnung, wie aus diesem Text hier in diesem Pad jetzt dieser Text in dem PDF entstanden ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil das war ich schon ein bisschen voneinander ab. Tja, wir sind halt in den ganzen Prozess nicht involviert und eigentlich fällt es uns schwer jetzt zu sagen, was jetzt das Aktuellste ist. Ja, der Danny hatte ja eben gesagt, er hätte Einspruch eingelegt. Wir haben da gestern drüber gesprochen und Solzken sagte auch, wenn bestimmte Punkte nicht durchs Programm gedeckt sind, dann fragt sie sich, warum das dort so drin steht. Mag sein, dass sie denn heute im Laufe des Tages noch was geändert haben. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil entweder man hat etwas entworfen und man steht dazu und kann den Grund dafür, warum man es so macht, erklären. Oder eben nicht. Ne? Aber. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter, aber danke trotzdem, Joachim, dass du uns diese Alternativversion hast zukommen lassen. PR02 ist ja jetzt nicht mehr bei uns und wenn es keine Einwände gibt, gehen wir zu Tagesordnungspunkt 3. Ich würde gern nochmal hören, wer denn hier aus der AG in der Projektgruppe TTIP mitwirkt. Zumindest von Piratas weiß ich, dass er da regelmäßig teilnimmt. Der ist heute nicht da, der ist unten bei der BGE-Gruppe. Ja, also vielleicht ist das sinnvoller, das zu besprechen, wenn die Leute, die dort auch mitarbeiten, hier in der Sitzung zugegen sind. Jetzt würde ich auch dafür plädieren, zum nächsten Tagesordnungspunkt zu kommen. Okay, also hier geht es um die gesellschaftlichen Visionen der Piratenpartei. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die jetzt an Teilthemen Ausarbeitung vornimmt und wieder um Mitarbeit wirbt. Möchtest du was dazu sagen, Michael? Ja, ich habe jetzt einfach von gestern mal die Leute eingetragen, die bereits gesagt haben, dass sie sich für die einzelnen Themen interessieren. Ich habe dich jetzt einfach mal reingeschrieben, Rolf, weil du ja schon an der Erstellung dieses Artikels über Kapitalismus, Definition und Kritik mitgewirkt hast. Und da wäre es schön, wenn wir vielleicht noch ein, zwei Leute dazu kriegen würden für den zweiten Punkt, wo es um die Erarbeitung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Zusammenhänge, also Saldmechanik und so weiter. Da haben wir schon einigermaßen viele Leute, das ist positiv. Natürlich herzliche Einladung an Leute, die da noch mitarbeiten wollen. Der dritte Artikel, der ist noch gar nicht erstellt. Da geht's darum, wie zunehmend quasi die Volkswirtschaft, die ja mal eine Disziplin war, die tatsächlich Volkswirtschaft betrieben hat, schrittweise ersetzt wurde durch eben diese naive Übertragung von betriebswirtschaftlicher Logik auf die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge. Und das ist im Prinzip eine Kritik an der bestehenden herrschenden Lehrmeinung an der Stelle und eine kleine Differenzierung und ein im Prinzip auch, ja, dass wir die Erkenntnisse von Stützel und insbesondere von den unseren Diskussionen mit Buschbeck einfach klar machen, dass der Partialsatz im Gesamtzusammenhang betrachtet einfach das Gegenteil aussagt vom Globalsatz. Und das auch verständlich formulieren, sodass das brauchbare Wiki-Seite wird. Da bin ich momentan noch alleine. Also wäre schön, wenn noch ein paar Leute damit machen würden. Vierte Thema ist Ausarbeitung eines Wiki-Artikels zum Thema, in welcher Verteilungsordnung sind wir aktuell. Stichwort Neofeudalismus oder Moidalismus. Wie ist der beschrieben? Da gibt es auch ein paar Videos, die auf der Hauptseite schon von der Vision verlinkt sind. Da ist auch noch nichts gemacht, das würde ich jetzt erstmal zurückstellen. Und dann das nächste würde ich auch erstmal zurückstellen. Da geht es dann ganz konkret um die steuerlichen Problematiken, die da sind. Ja, ich habe nochmal eine Rückfrage zu dem Unterpunkt 2, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Das hat für mich nie so richtig Sinn gemacht. Ich denke, was du da thematisieren möchtest, das ist eben die volkswirtschaftliche Saldenmechanik und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung dort als ein Punkt unterhalb der gesellschaftlichen Vision einzufügen. Erschließt sich mir nicht. Ist das nicht sinnvoller, zwei quasi als ein Aspekt von Punkt 3 zu behandeln? Habt ihr das nochmal thematisiert? Irgendwann hatten wir beim Arbeitstreffen auch gesagt, dass die Fokussierung auf wirtschaftliche Sektoren nicht viel Sinn macht. Antwort direkt, ich habe mir über die Reihenfolge so noch, bin ich erst dabei, mir Gedanken zu machen. Natürlich ist im Prinzip das eine Unterkategorie vom anderen, also Saldenmechanik als globale Mechanik, wie das Ganze abläuft und dann die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung im Prinzip einfach das Beispiel anhand von den verschiedenen nationalen Ökonomien in der Logik der jetzigen Rechnungslegung. Insofern glaube ich, dass die insofern wichtig sind, als sich auf beiden Seiten die Frage stellt, A, wofür sind die Einnahmen eines Sektors gut und in welchem Rahmen sind die sinnvoll und wünschenswert und ab wann gibt es Probleme, wenn beispielsweise Privatvermögen in ganz wenigen Händen überhand nimmt, solche Geschichten. Dass einfach klar wird, in welchen Konten Guthaben bzw. Schulden welche Funktionen haben und A, in welchen Rangen, das in Ordnung ist und ab wann das zu Problemen führt. Das ist die Idee bei dem Artikel. Matthias? Ja, ich würde mal sagen, um das im Ganzen ein Gerüst zu geben oder einen Überbau, es handelt sich ja hier fast schon um, zumindest in 1 und 3 und 4, um ja politische Ökonomie oder ja, so kann man es wahrscheinlich bezeichnen. Wobei hier die Frage einfach schon im Raum steht, diese Werturteilsfreiheit der Wissenschaft und ob die irgendwo überhaupt in den letzten 50, 60 Jahren wirksam war oder ob das nicht instrumentalisiert worden ist. Wir haben drei Handlungsstränge, wo wir im Augenblick von Schulmeister, von Flassbeck und von den Monetär-Keynesianern Untersuchungen zur Verfügung haben, also verschiedene wissenschaftliche Papers, die diese Umbruchzeiten in den 70er und 80er Jahren analysieren. Das lohnt sich sehr, dort mal hineinzuschauen, was damals eigentlich passiert ist. Gerne vor dem Hintergrund auch der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, an der sich orientieren, wie diese einzelnen Politiken, die eingesetzt worden sind, die auch jedes Mal eine ideologische Fundierung haben, also eine weltanschauliche Fundierung, warum sie eingesetzt worden sind, welche Bündniskonstellationen da waren, wie hat die Währungshierarchie gewirkt auf die einzelnen Entwicklungsdynamiken. Man sieht es heute ein bisschen klarer, als es zur Zeit damals war, als diese Auseinandersetzung voll am Toben war, als der Keynesianismus durch die neuen Lehren, also Monetarismus, Angebotspolitik und anderes abgelöst worden sind. Wenn wir also hier ein Verständnis schaffen wollen, müssen wir diese verschiedenen Handlungsstränge analysieren, zusammendenken und hauptsächlich die 70er, 80er Jahre analysieren, weil das ist der Ausgangspunkt für das, was mit dem wir uns heute herumschlagen, also wie es praktisch bis 2007 sich das System entwickelt hat. Und ansonsten steht das dann zu arg nebeneinander, nach meiner Meinung, und zu isoliert. Ja, das kann man ja gerne in den Teil noch reinbringen. Das ist ja auch eine Sache, mit denen du dich vorwiegend beschäftigt hast, Matthias. Deswegen wäre das super, wenn du da von der Seite im Prinzip diese Ideologieverdrängung beschreiben würdest. Es geht nicht nur um Ideologieverdrängung. Es geht einfach um konkrete Politik, die damals angewendet worden ist, die dann zur Mehrheitsmeinung wurde und die sich ganz konkret in also umgesetzt gesehen hat in Geldpolitik bei den Notenbanken, in Wirtschaftspolitik bei den Regierungen der OECD-Staaten und so weiter und so fort. Das ist ganz handfest zu messen und welche Interessenkonstellationen daran beteiligt waren oder in welchem Entwicklungsprozess einfach diese Koalitionen unterlegen sind. Also das kann man, wie gesagt, unter den Quellen, die ich vorhin aufgeführt habe, sehr schön sehen. Da gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Die haben auch teilweise Widersprüchlichkeiten, die müssen wir aufzeigen. Aber was möchtest du denn als Grundlage nehmen für diese Wiki-Artikel? Was ist denn da, wenn ich alleine denke, ein Wiki-Artikel Mikroökonomie versus Makroökonomie? Also was soll denn da die Basis sein überhaupt dafür? Genau deswegen möchte ich das mit mehreren Leuten diskutieren. Das sind Prinzip Links, die entstanden sind aus der allgemeinen Vision, wo an bestimmten Punkten einfach weiterführende Links dastehen, um einfach nochmal eine klare Einbettung der Vision vorzunehmen, mit sauberen Grundlagen. Und quasi hier steht an der Stelle, dass wir ein Totalversagen der Mainstream-Ökonomie haben, wie es Bontrop ausdrückt. Und das einfach sauber argumentieren. Und wenn du dich an dem Titel störst, Mikroökonomie versus Makroökonomie, ist es kein Problem, da einen anderen Titel zu nehmen. Was meinen denn andere? Ich möchte die ganze Zeit alleine reden. Ja, Matthias, das ist ganz wichtig, dass du mal zu den Arbeitstreffen kommst und diese Aspekte deutlicher betonst. Also es ist schon so, dass das tatsächlich Gegenstand auch der Arbeitssitzung war, an denen ich teilgenommen habe. Allerdings ist da halt noch viel zu tun. Das heißt, es wäre halt wichtig, dass sich da möglichst viele Leute beteiligen. Und was wir da jetzt im Pad sehen, das ist halt die Verlinkung, die zu tiefer gehenden Ausarbeitungen auf Unterseiten führen soll. Thomas. Würde mal die Rudi ist ja leider nicht mehr da, dann übernehme ich mal die Rudische Rolle und frage mal, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee, den Stand beziehungsweise aus diesen Arbeitstreffen auch Artikel entstehen zu lassen. Ja, also wie gesagt, wir arbeiten hier wie sagt man so, privat fürs Wiki, und das Wiki hat ja so eine sehr eingeschränkte Reichweite. Ich sehe durchaus eine Möglichkeit, auch einen Wissensstand, der jetzt nicht ausgereift ist, einfach mal zu veröffentlichen und zu sagen, darüber diskutieren wir, die Diskussion geht in die und die Richtung, und über den Blog kann man so mitunter auch Außenstehende anziehen und anwerben. Also ein Blogartikel muss nicht immer zwei Seiten haben. Also wenn er 200 Worte, würde ja schon reichen. Da bin ich ganz bei dir. Mal eine dumme Frage von mir. Habt ihr so ein Grundlagenpad, wo ihr also die Papiere, die ihr anspricht, sortiert nach den einzelnen Bereichen verlinkt habt? Ja, also unter Wiki aufbereitete Themen, oder kennst du das? Ich kenne auch gar nichts hier. Ja, auf die Wiki-Seite, auf die AG-Geldordnungsseite, und dort mal so ein bisschen rumstöbern, da findest du auf jeden Fall eine ganze Menge. Und Wisch hat ja schon gesagt, Kategorie, was machen wir eigentlich gerade so? Ich frage für die Tochter eines Kollegen, die in diesem Bereich jetzt auch studiert und die Interesse daran hat, und ist immer sinnvoll, wenn man sich vorher einliest und kann das beurteilen und kommt dann rein und kann eventuell mitarbeiten oder zuhören. Ja, das auf jeden Fall. Also im Wiki stehen schon gute Sachen drin. Ich möchte auch nochmal ganz kurz auf den einen Chatbeitrag von Christian zurückkommen. Wir sind ja nicht unterschieden in Keynesianer und in Neoliberale, sondern wir sind eigentlich erkenntnistheoretisch sind unsere Ziele. Also erkenntnistheoretisch vorwärts zu kommen. Also, Michael hatte hier nochmal in Zeile 123 folgende Terminvorschläge gemacht. Es wäre schön, wenn interessierte Leute hinter den präferierten Terminen auch noch ihren Namen eintragen. Und ansonsten war, glaube ich, nicht die Absicht, unter Top 3 jetzt vertiefende inhaltliche Diskussionen zu führen, sondern nur für die Sitzung zu werben. Genau, weil wir haben letztes Mal festgestellt, wo wir allgemein über die Vision drüber gegangen sind, das war eine über vierstündige Sitzung, es wird sehr ausführlich in den Sitzungen und man geht sehr tief in die verschiedenen Materien rein, und das ist ziemlich erschlagend, insbesondere für Leute, die versuchen reinzukommen. Und deswegen der Versuch, das in Chunks runterzubrechen, die verdaulich sind, wo jeder sagen kann, okay, das ist ein Abend, den halte ich mir frei, 2 Stunden, passt, kann ich mitarbeiten, und dann ist das auch vom Limit einigermaßen in Ordnung, dass die Sitzungen einfach einigermaßen übersichtlich werden und nicht so ausarten. War gestern übrigens eine super Sitzung mit reger Teilnahme, wir waren über 6 Leute und wir sind sehr gut weitergekommen, und das bestätigt mich in meiner Analyse, wir brauchen mindestens 3 Leute, am besten 4 und mehr, und dann kommt man wirklich substanziell weiter in der Diskussion. Deswegen wäre es schön, wenn mehr Leute dazu kommen würden, weil dann bringt's wirklich was und dann kommen wir echt weiter. Also ich unterstütze das auch vollkommen, AMT. Okay, besteht jetzt hier noch Gesprächsbedarf? Sonst würde ich halt mit der Bitte sich einzutragen oder Terminwünsche zu präferieren, diesen Top abschließen und zum Top 4 übergehen, Block der AG. Ja, das hat der Rudi eingestellt, der ist vorhin dann, nachdem seine Abstimmung nicht zustande gekommen ist, hat er noch einen Kommentar reingetragen. Ich würde sagen, bei Top 4 müssen wir uns nicht lange aufhalten. Rudi erinnert uns bloß jede Sitzung daran, dass wir im Blog was machen sollen. Ja, okay, also Rudi ist auch nicht mehr da, denn wenn kein Widerspruch kommt, würde ich sagen, Top 5, Einladungslink zu Felber, da möchte sich ja Michael noch was zu sagen. Ja, das soll im Prinzip auf dem, ich mache das in PDF und schön und verteilt und so weiter als Einladung, und dazu muss ich noch ein paar Sachen wissen. A, haltet ihr die Art und Weise, wie ich das geschrieben habe, für brauchbar. Habt ihr in der Formulierung irgendwas auszusetzen? Zweite Frage, wie sieht's mit unseren Streaming-Möglichkeiten und so weiter aus? Denn die möchte ich da auch gleich vorverlinken, damit das von der Einladung her schon alles klar ist. Hör nix, bin ich draußen? Nein, du bist drin. Ist Felber die Stadt in NRW? Christian Felber ist der Autor der Gemeinwohlökonomie und hat ein neues Buch rausgebracht. Lese gerade, dass Wutze noch nicht erreicht wurde. Gibt es Alternativen zu Wutze? Also wir sind immer auf der sicheren Seite, wenn wir hier aufnehmen und anschließend mit der Kontaktperson, die Cosmic in Berlin hat, können wir immer noch diese YouTube-Videos produzieren, die du kennst, Michael, von unseren Podiumsdiskussionen. Das ist auf jeden Fall als Backup-Lösung immer da. Es geht hier aber auch um einen Livestream, dass man sich nicht in der Mumble halt registrieren muss, um dabei zu sein. Genau, Stichwort Barrierefreiheit. Weil sonst kann man es halt nur ex post betrachten, was ja auch okay ist. Ich meine, das machen wir sowieso. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, dann Stream sinnvoll einzubinden, was man gleich auch bewerben kann und vielleicht für Leute, die dann völlig neu dazu stoßen, also wenn Felber auch auf seiner Webseite dafür Werbung macht und das rausschickt an seine Leute, dass die da auch quasi die Barriere Mumble nicht nehmen müssen. Das werden wir schon hinkriegen. Aber ich habe eine Frage an Arne. Ob du für die Vorbereitung für das Treffen mit Felber, die er auch zeitnah vorgenommen hast, sein Buch zu erwerben und da vorbereitet zu sein. Ja, ich werde es auch lesen. Okay. Dann haben wir schon mal mindestens 3 Leute, die es gelesen haben werden. Hat es jemand als E-Book oder E-Paper? Nö, ich habe es in Totholz-Version. Ich glaube, Stefan auch. Gut. Termin übrigens für alle, die das noch nicht gehört haben, kannst du nochmal reinschreiben, ist der 15. April, kommt Christian Felber zur AG Geldordnung für ein Podiumsgespräch. Weil heute sind ja auch einige da, die sonst nicht immer da sind. Ja, dann wie gesagt meine Frage, wird es das Nebelhornradio sein, das das streamt? Wenn Wutze ja sagt, wird es das sein. Wenn Wutze nein sagt, müssen wir uns was anderes überlegen. Okay, das sollte ich aber zeitnah wissen, denn ich soll diese Einladung an den Koordinator für den Felber schicken, damit der das ebenfalls bewerben kann, was auch wieder mehr Leute zu uns bringen dürfte. Deswegen ist das ganz wichtig, dass das möglichst jetzt dann im Vorfeld steht. Ja, Thomas? Ich verstehe. Sag erstmal Matthias. Nein, ich verstehe die Dringlichkeit. Letzte Woche war das eigentlich auch schon klar, aber Wurz ist mit vielen anderen Sachen beschäftigt in der Partei, schwer zu erreichen im Augenblick und ich muss einfach jetzt ein paar Mal mehr anrufen, als das nur einmal probieren. Also als Alternativvariante, es gibt das Ulmer Nebelhorn von Ulmer Piraten, gleiches Prinzip. Wenn jetzt alle Stricke reißen oder so, würde ich dort Kontakt aufnehmen. Das wäre super, wenn du das machst, dann kriegt einfach der Erste, der ja schreit, wir streamen das, den Zuschlag. Naja, also der Erste, der ja schreit, wir haben eine lange Zusammenarbeit mit Wutze, ich würde schon abwarten. Selbstverständlich nur bei einer Absage von Wutze klar, die Alternative zu nehmen. Ja, da sollte schon eine Deadline irgendwo stehen, dass man sagt, okay. Habe ich verstanden, Deadline ist immer notwendig, damit man den Arsch hochkriegt. Dann machen wir das ganz einfach so. Matthias, du kontaktierst mich, sobald du eine Rückmeldung hast und Thomas, kannst du schon mal vorfragen, ob die theoretisch bereit wären? Okay, mach ich. Gut, wunderbar. Dann machen wir das am besten morgen und im Zweifelsfall übermorgen. Also dann möchte ich das raushauen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt. Fragenkatalog an Banker, Zentralbanker, eventuell für ein Kaminzimmergespräch. Wer hat das eingestellt? Das habe ich eingestellt. Erübrigt sich eigentlich, also es sollte also sozusagen eine Fragensammlung, irgendwo anders gab es auch, glaube ich, schon ein Pad, wo da Fragen gesammelt worden waren. AMT war in Kontakt mit einem Banker einer Privatbank und ich den Kontakt mit jemand, der Analyst bei der Bundesbank war, der würde ich mit dem Fragenkatalog auf ihn zugehen, mal fragen, ob er da Lust hat. Klingt super. Die oberen Dinge sind noch ein bisschen zu unkonkret als Frage, glaube ich. Ja, denke ja. Ich auch. Ja klar, das war bloß für mich zur Ordnung der Fragen überhaupt, in welche Kategorien die reinkommen. Also zum Beispiel die Fragen zum aktuellen Stand des Insolvenzrechts für Banken. Da gab es eine große Diskussion, auch hier in München, mit führenden Ökonomen, eine FAZ-Journalist, Zeitler und wer sonst noch alles da war. Und die haben im Prinzip auch darüber gesprochen, dass jetzt schrittweise eben ein Insolvenzrecht für Banken entsteht, das noch nicht existiert. Und da würde mich beispielsweise einfach interessieren, wie ist denn momentan die Sachlage? Denn ich glaube, das sind Pflaster für ziemlich große Wunden, die da existieren. Thomas, du sagtest, dass du Kontakt zu jemandem hast, der bei der Zentralbank arbeitet. Also wir hatten hier in der AG schon mal Kontakt mit einem Mitarbeiter der Zentralbank, der aber dann hinsichtlich spezieller Fragen kompetent war, die aber nicht so im Zentrum unserer Fragestellung standen. Wer ist denn das, den du kennst? Was macht der genau? Also der war Analyst bei der Bundesbank und ist jetzt Berater bei der dänischen Nationalbank. Oh, Analyst ist nicht unbedingt, wie soll man sagen, besonders aussagekräftig für unsere Fragen, wahrscheinlich besonders informiert. Ja, ich will da jetzt auch nicht so viel sagen und so, weil also ich muss erstmal den Kontakt aufnehmen und insofern kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Ja, also wenn wir kompetente Zentralbanker hierher bekämen, fände ich das ganz toll. Da sind sicher eine ganze Reihe von Fragen, die auch andere gern mal an diese Adresse stellen würden. Ja, das knüpft ja dann wieder an das Paper am Anfang von der Bank of England, wo wir ja im Vorgespräch, bevor die Sitzung eröffnet worden ist, auch versucht haben zu analysieren, was denn jetzt die Sichtweise einer Notenbank ist. Wir hatten das ja schon aus dem Inland mit den Bundesbank-Veröffentlichungen seit 2009. Es hilft uns auf jeden Fall, in diesen ganzen Prozessen noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen, inwieweit das wirklich wie abläuft, um dann auch analysieren zu können, wie welche Interessen eigentlich auch dahinter, also und welche Theorien oder wissenschaftliche Grundlagen sich dahinter eigentlich auch verbergen und wie viel auch einem evolutorischen Prozess im Geldwesen geschuldet ist, weil das ist ja nicht alles VT-mäßig geplant, sondern das ist ein evolutorischer Prozess. Nochmal die Aufforderung an diejenigen, die das Paper bekommen haben von der Bank of England, das eventuell doch in seinen wesentlichen Zügen eine Summary in Deutsch zu machen, um mal hier allen zu zeigen, wie welchem Informationsverbreitung man in England angekommen ist. Also ich glaube, es reicht völlig, die Conclusion auf Seite 12 zu übersetzen. Das kann ich gerne machen. Anne und Axel haben ja auch vor, das noch etwas tiefer zu studieren, oder? Dieses neue Paper, was du gerade vorhin gegeben hast. Ja. Ja. Also ich hab einfach nur die Darstellung angeschaut und festgestellt, klasse. Die ersten 16% von diesem Geldschöpfung Teil 1, was wir hier als Mehrheitsmeinung verabschiedet worden sind, hat man schon drin. Und dann hat man auch noch die isolierte Einzelüberweisung dargestellt. Ne? Also ein, zwei Banken, exakt eine Überweisung am Tag, was passiert am Tagesende. Na, immerhin, der Anfang ist gemacht und am meisten freut mich, die Balance Sheets finden endlich Einzug, mit dem man das darstellen kann. Ist zwar nur ein Auszug. Wir dagegen haben das Gleiche, aber immer im Gesamtzusammenhang mit allen dargestellt. Naja, ich sag, 2 Jahrzehnte noch, dann sind sie auch angekommen. Hast du 16% gesagt oder hast du 60% gemeint? 16, weil die ganzen, das Fiat-Money durch Debt-Kredit ist ja schon drin. Das Mori-Money, was die anderen 50% ausmachen, fehlen noch vollständig. Und die anderen beiden Vorgänge, bei denen ja noch etwas entsteht, die sind ja noch gar nicht enthalten. Ja gut, das hätte sicher auch dieses erste Papier ein bisschen überfrachtet. Wo würdest du denn sagen, steht die Deutsche Bundesbank im Verhältnis zur Bank of England? Schlechter oder besser? Seitdem der Weidmann da ist, hat sich das mindestens um 80% verschlechtert. Aber die, ich sag mal, diese circa 20, vielleicht 25% der Bundesbanker, die da so langsam was erahnen und etwas mehr darüber hinaus sind über die Erahnung, die sind immer noch da. Und sollte endlich mal wieder ein anderer als der Weidmann dahin kommen, dann werden die auch ihre Stunde haben. Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch die Deutsche Bank, die ist, oder unsere Zentralbank in Deutschland, ist kontrolliert von Amerika, ist egal, welcher Bundesbanker dann drankommt. Gut, Tagesordnung 6 abgeschlossen? Fragezeichen. Ihr schreibt da fleißig Fragen in unser Tagesordnungspad. Ist das nicht sinnvoller für eine solche Veranstaltung, wenn Sie denn konkreter würden, ein eigenes Pad aufzumachen? Das geht doch hier dann unter. Das Wortmeldungspad, das haben wir auch noch. Das müsste nur verlinkt werden. Das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder hergenommen, um so Fragen zu stellen. Hat sich auch so ein bisschen zum Chat mal ganz kurzfristig entwickelt. Das könnte man dazu hernehmen. Herr Wischer, hast du nicht erzählt, dass es da irgendwas schon gibt in Pad? Ja, ich überlege gerade, ob ich das wirklich erzählt habe, aber ob ich nur erzählt habe, ich möchte ein Pad dafür machen. Weil ich kann mich an keins erinnern, das ich gemacht hätte. Oder ob du nur davon geträumt hast. Quasi, ja. Also aus der AG haben ja auch schriftlich schon Mitglieder Fragen durch die Bundesbank beantwortet bekommen. Vielleicht sollte man das auch miteinander verbinden, dass man vielleicht ein Pad über geklärte und offene Fragen an Zentralbanker ja aufmacht. Ich bin dafür, wo kann ich unterschreiben? Naja, das betrifft jetzt die Leute, die im Schrift- oder Mailwechsel mit der Bundesbank gestanden haben oder stehen, also Arne zum Beispiel. Wenn Sie das irgendwie zusammenfassen könnten in einem Pad, fände ich das klasse. Ich habe mir hier den Link mit dem Wiki-Artikel reingepostet. Ja, da ist eigentlich alles drin, was an Fragen gestellt wurde, weitergegeben wurde. Okay, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Tagespunkt Sonstiges. Das habe ich eingestellt. Ja, bitte. Nur ganz kurz für alle, die im großen Raum Rhein-Main-Gebiet leben, findet am Freitag und Samstag eine interessante öffentlich zugängliche Konferenz statt über das Thema Europa am Scheideweg. Link ist dort. Zwar mit dem Anmeldung gebeten, aber das kann selbst noch morgen kurzfristig gemacht werden oder auch, wird wahrscheinlich auch ohne gehen. Interessantes Programm, 2 Tage. Und ja, ich werde dort sein mit Manuel Franzmann. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, dort auch hinzugehen. Ist jetzt im Vorfeld der Europawahl sicherlich sehr spannend. Ja, das ist kein reiner Wirtschaftskongress, sondern mehr allgemein gehalten und wahrscheinlich dann auch eher für die Frankfurter interessant. Ne? Da wird niemand anreisen, glaube ich, um das zu verfolgen. Okay, gibt's dazu noch Gesprächsbedarf? Also es ist kein Geldkongress, das ist ganz klar. Das habe ich auch nicht gesagt. Kennst du die Referenten? Gibt's da interessante Leute? Ich kenne sie nicht. Das ist halt, am bekanntesten sind sicherlich noch der Clemens Wüst vom ZEW oder die Veda Di Mauro, die früher im Sachverständigenrat war. Aber aus dem Fernsehen ist auch Dr. Ulrike Quero, Open Society für Europa in Berlin, sehr bekannt. Und auf die anderen muss man halt von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, der Schimmelpfennig. Aber wie gesagt, es ist ein wissenschaftlicher Kongress, wo halt die Vertreter aus verschiedenen Universitäten Deutschlands über diesen Themenbereich in 6 Panels hier diskutieren. Und ich glaube, Europa am Scheideweg trifft das eigentlich sehr gut. Und da werden halt verschiedene Politikfelder sind definiert worden. Außenpolitik, institutionelle Architektur, das könnt ihr ja alles aus dem Programmübersicht hier sehen. Sind genau die Fragen eigentlich, die sich stellen. Wir Piraten haben ja da eine relativ eindeutige Position bezogen. Was mich jetzt eigentlich noch kurz vor Ende der Sitzung dazu mich anregt, zu fragen, wer denn das interessante Interview von Jens Seitenbusch in Katar mitbekommen hat, der dort eine interessante Feststellung gemacht hat. Er hat ja dort gesagt, dass sich leider eine unkritische, rein positive Haltung zu Europa bei uns durchgesetzt hätte, eher aber eine kritische Auseinandersetzung mit den Institutionen Europas mit einer positiven Europa-Einstellung bevorzugt hätte, aber sich nicht hat durchsetzen können. Ich stimme dieser Diagnose und Analyse von Jens Seitenbusch vollkommen zu. Hätte uns gut angestanden als Piraten, hier eine viel differenziertere Position zu beziehen in dieser Frage als, ja, wie gesagt, das, was wir jetzt irgendwie da vornehmen. Aber das ist vielleicht der Anstoß für eine Diskussion nach Schließung der Sitzung, Rolf. Ja, hast du vielleicht einen Link dazu? Ja, werde ich kurz raussuchen. Moment. Das ist nett. Okay, dann schließe ich hiermit die Sitzung der AG. Hallo, ist da jetzt noch Pause? 22:24 Uhr. Ja, und danke allen Beteiligten für die rege Teilnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.